WDR 5. Neugier genügt. Muss man neidlos zugestehen, dass die einfach der Hammer ist. Dein Wort hält Wort, lass alle Schatten fort. Ich bin das 6. oder 7. Mal jetzt schon auf dem Konzert von ihr, also ich freue mich eigentlich immer drauf. Also für mich ist immer ein Highlight, wenn ich sie sehen kann. Du bleibst dir treu, lässt dich nicht dressieren, du fühlst die Erde im Takt pulsieren. Früher war alles so langweilig, so langsam und walzermäßig und heutzutage ist halt einfach auf jeder Party modern und ist einfach cool. Bei dir kann ich ohne Maske sein. Ihre Jugendlichkeit, ihre Ausstrahlung und eben auch mit Texten. Auch eine neue Generation und nicht nur die über 60-Jährigen zu motivieren. Ich denke, die ist jung, die kann sehr gut singen, die hat eine Ausstrahlung. Sie ist unglaublich attraktiv, kann sehr gut singen. Ja, das ist für mich phänomenal. Ich habe in letzter Zeit das Gefühl, ich bin nur noch von perfekten Frauen umgeben. Aber die sind keine echten Frauen, das sind so Plastikfrauen. Perfekte Plastikfrauen. Du bist ein echter Freund. Du gehst den ganzen Tag arbeiten, kommst nach Hause, das Leben ist scheiße und dann kommst du hierher und alles ist toll, oder? Phänomen. Das Phänomen sitzt nicht im Publikum, in das Helene Fischer immer zeigt. Es steht auf der Bühne und ist die Sängerin selbst. Jahrzehntelang dümpelte der deutsche Schlager vor sich hin, war verschrien als Stimmungsaufheller für Anspruchslose, als Wegbegleiter in die Demenz, als akustische Auslegware in Alten- und Siechenheimen. Dann kam Helene und mit ihr die Aprilfrische in die Schlagerlandschaft. Helene hat Stimme, sie kann tanzen, sie schwingt an einem Seil hängend über ihrem Publikum und alle sind hin und weg. Helenes Musik ist Musikantenstadel und MTV-tauglich. Ihre Hits laufen im Ballermann, in der Disco und bei Weltmeisterpartys. Helene füllt Fernsehabende und Fußballstadien. Sie fasziniert generationenübergreifend. Die Teenies besuchen zusammen mit den Eltern die Konzerte und selbst die Oma ist von Helene ganz angetan. Ein Phänomen, das auch Fachleute ratlos macht, wie den Musikredakteur und Schlagerexperten Reinhard Krönert. Das große Phänomen bei Helene Fischer ist, dass sie halt alle Altersschichten anspricht. Und die große Frage ist, woran liegt das? Liegt es an der Musik? Liegt es an ihrem Aussehen? Liegt es an diesem Gefühl, was sie irgendwie vermittelt? Das ist die große Frage, wo wir alle keine Antwort drauf wissen. Wenn jemand die Antwort weiß, dann doch sicher die, die am heftigsten vom Fischer-Virus befallen sind. Hardcore-Bewunderer vereinen sich in Fanclubs. Die aus der Region Rhein-Ruhr nennen sich Helenes Co-Piloten. Eine Abordnung sitzt gerade in einem Oberhausener Brauhaus in unmittelbarer Nähe zum Heiligen Gral, der Arena, in der Helene ihre Konzerte gibt. In meinem Zimmer habe ich also Poster, dann habe ich die... Es gab eine Zeit lang solche Leinwände, die man bestellen konnte von ihr. Dann die CDs überall. Simone Schäfer arbeitet als Verkäuferin in Hattingen und ist mit 32 Jahren fast gleich alt wie ihre Helene. Dann teilweise auch das Werbematerial, wo sie ja für Werbung gemacht hat, ist dann im Zimmer. Man konnte dann sich ja teilweise bei den einigen Firmen, wie Drogerieläden, wie sie bei für Garnier gemacht hatte, habe ich mir das Pappschild besorgt, also von diesem Aufsteller, den es da gab. Also ich habe kein Altar stehen, so wie manche das haben. Die haben manche ja wirklich so ein, fast ein Fanaltar da stehen, also wo wirklich jedes Bild, was irgendwo geknipst wurde, ausgedruckt werden musste, eingerahmt werden musste. Also so schlimm ist es bei mir nicht. Simone Schäfer hat zum Fantreffen ihre Mutter Inge mitgebracht, die betont, dass sie früher zu den Konzerten immer mit musste, dass sie das aber inzwischen auch ganz gerne macht. Im Übrigen teilt sie die Sammelleidenschaft ihrer Tochter, mit der sie zusammen wohnt. Die beiden haben zwar keinen Fanaltar, dafür aber neben dem Eingang in ihrer Wohnung die Fischer-Heiligtümer gut sichtbar ausgestellt. Und die Autogramme haben wir natürlich auch mit Unterschrift versehen, alles eingerahmt. Also haben wir in unserem Flur, also da haben wir so einen Zweitflur, da haben wir die an zwei Wände, da sagen wir, das ist unser Fanflur, so. Kann man halt auch sehen, wie sie früher vor 10 Jahren mal war und heute? Also ich kenne Helene Fischer seit 2007. Da wurde sie noch vorgestellt als hoffnungsvolles Nachwuchstalent. Heinz Stankowitz, seit kurzem Rentner, früher Industriekaufmann und mit 65 Jahren eigentlich im besten Schlageralter. Schlager ist eigentlich gar nicht so mein Ding, aber es geht vielen Menschen so, die jetzt nicht so die großen Schlagerfans sind, aber trotzdem sich für Helene Fischer interessieren. Das ist schon wirklich ein Phänomen. Wie kommt das? Es ist einmal ihre persönliche Ausstrahlung und ihr Können, ihr künstlerisches Können. Das ist schon beeindruckend. Und natürlich ist es auch eine tolle Frau, die toll aussieht. Ja klar, das wollen Sie jetzt hören. Ne? Ist auch kein Problem, das wird jeder wohl sagen. Die Bühnenerotik wird von Helene Fischer zunehmend besser bedient. Der Schlitz im Kleid wird immer höher, die Ausschnitte im Dekolleté immer tiefer. Zusammen mit der Bühnenshow und den fetten Beats in ihrer Musik, eine Entwicklung ganz nach Heinz Stankowitz Geschmack. Und 2010, das war für mich der richtige Durchbruch eigentlich. Vorher kannte man sie immer so elegant angezogen im Fernsehen und so, in langen Kleidern. Aber das war doch nicht die Helene Fischer, die ich mir so vorgestellt habe. Und 2010 hat sie dann wirklich mal, da kann man sagen, mit dieser So-wie-ich-bin-Tournee, da hat sie wirklich alle Fesseln, alles, was sie irgendwie eingeengt hat, hat sie abgeworfen. Ja, es kommt doch immer wieder bei dir an. Es explodiert auf der Bühne. Das war wirklich eine Augenweite. Und da habe ich erst mal richtig gemerkt, das ist eigentlich die Helene Fischer, wie ich sie auch gerne sehen möchte. Tja, meine diesjährige Tournee trägt ja den Namen »So wie ich bin«. In den letzten Monaten wurde ich in Interviews immer wieder gefragt, Frau Fischer, Ihre aktuelle CD und Ihre Tournee heißen ja So wie ich bin. Wie sind Sie denn? Ich habe wirklich drüber nachdenken müssen und habe echt festgestellt, ich bin ein Mensch wie jeder andere auch. Ja, ich bin ein sehr geselliger Mensch, ich brauche jeden Morgen meinen grünen Tee und esse fast täglich ein Ei, aber da sind wir eigentlich so ziemlich gleich, oder? Das Helene Fischer Erfolgsrezept 1. Die Tee- und Ei-Strategie. Ich bin zwar jetzt ein Star, aber im Grunde doch immer noch eine wie ihr. Beweis, mein Frühstück sieht genauso aus wie eures. So etwas schafft Identifikation oder wenigstens Zusammengehörigkeitsgefühle. Helene Fischer ist nicht die entrückte Göttin, sondern eine Erdenbürgerin mit ganz menschlichen Vorlieben. Der Star bleibt im Diesseits, den Fans bleibt die Chance, sich in die Starwelt hineinzuträumen. Vielen herzlichen Dank. Wow. So, ihr Lieben, jetzt freue ich mich auf ein ganz besonderes Experiment hier in Berlin. Und zwar geht es um meinen nächsten Titel, der da heißt Lass mich in dein Leben. Kennt ihr alle? Ah. Oh, jetzt bin ich schon beim Du angekommen, aber ich glaube, wir sind uns sehr nah gekommen. Ist das in Ordnung? Ich danke euch. Fischers zweites Erfolgsrezept lautet, wer geliebt werden will, sollte freundlich sein. Keine Überrumpelung, kein seid froh, dass ich endlich da bin, sondern ein ich bin glücklich, bei euch sein zu dürfen. Das ist familienkompatibel, das punktet auch bei der älteren Generation. Aber ist Helene Fischer auch die perfekte Schwiegertochter? Da bleibt Ingo Grabowski skeptisch. Der Kulturhistoriker aus Dortmund hat ein Buch über den deutschen Schlager geschrieben und sich mit dem Phänomen Helene Fischer intensiv befasst. Ich bin mir nicht sicher, ob ein Mensch, der derartig perfekt wirkt, als Schwiegertochter sympathisch rüberkommt. Ich habe in letzter Zeit das Gefühl, ich bin nur noch von perfekten Frauen umgeben. Aber die sind keine echten Frauen, das sind so Plastikfrauen. Perfekte Plastikfrauen. Perfekt? Das ist immer auch verdächtig. Die Komikerin Caroline Kebikus hat sich längst auf Helene Fischer eingeschossen und parodiert die Schlagersängerin sehr erfolgreich. Auch andere Spötter tun es ihr nach. Auf Helene Fischer öffentlich herumzuhacken, gehört fast zum guten Ton in der Unterhaltungsbranche. Dennoch ist es der perfekten Helene Fischer zu verdanken, dass sie neues Publikum für das leichte Liedgut erschlossen hat. Auch Fanclub-Vorstand Heinz Stankowitz stellt beim Schlagerpublikum einen Generationenwechsel fest. Dank Helene Fischer. 2008 gehörte ich zu den jüngeren Leuten mit Mitte 50, weil die meisten Leute waren schon 60, 70 oder älter. Und heute hat sich das total gewandelt. Heute ist überwiegend junges Publikum in den Konzerten. Und in der Köln Arena habe ich das letztens erlebt. Junge Leute, zwischendurch in der Pause, unterhielten sich. Was ist eigentlich jetzt besser gewesen, wie wir bei Rock am Ring waren oder hier das Helene Fischer Konzert? Es ist völlig normal, dass man zu Rock am Ring geht oder zu einem Helene Fischer Konzert. Völlig egal, das geht heute. Und der Star selbst? In einem früheren WDR-Radio-Interview gesteht Helene Fischer, dass die Begeisterung ihrer Fans sie natürlich freut und sie das auch nachvollziehen kann. Schließlich sei sie ja auch einst von ihren Idolen begeistert gewesen. Ich habe jetzt gerade gestern die Begegnung gehabt mit einem 18-jährigen Mädchen, die dann auch mit Tränen vor mir stand, wo ich auch sagte, wow, das ist doch Wahnsinn, wieso weinen Sie denn jetzt? Also ich kann mich an meine Situation erinnern, als ich Celine Dion, ich habe sie leider nicht live gesehen, also als ich die erste DVD von ihr eingelegt hatte und ich habe sie auf der Bühne gesehen, musste ich auch weinen. Also so ein bisschen kann ich das ja schon nachvollziehen und ich versuche einfach, so wie ich eben bin, also so, mich so zu geben und kann nur hoffen, dass eben viele Mütter sagen, Gott sei Dank ist sie Fan von Helene Fischer und nicht von sonst wem. Wir flogen wie zwei Vögel durch die Nacht. Also Helene Fischer ist, glaube ich, erfolgreich, weil sie von vielem etwas hat. Aber sie hat auch vor allen Dingen ganz besonders viel Talent. Jedenfalls hat Helene Fischer mehr Talent als sehr, sehr viele andere Schlagersängerinnen und Schlagersänger. Sie hat, das meine ich schon, eine sehr besondere Stimme, die bei vielen Menschen etwas auslöst. Denn zuerst bekannt wurde sie ja, kann man sagen, übers Radio. Und dafür brauchst du schon eine besondere Stimme. Das Leben der Helene, damals noch Jelena Fischer, begann am 5. August 1984 ziemlich weit im Osten der damaligen Sowjetunion, in einer Stadt an der Transsibirischen Eisenbahn. Ihre Großeltern wurden als Wolga-Deutsche 1941 zwangsweise nach Sibirien umgesiedelt. Die Eltern kehrten 1988 mit der damals dreijährigen Helene nach Deutschland zurück, in eine kleine Gemeinde in Rheinland-Pfalz. Also meine Mutter ist Diplom-Ingenieurin, mein Vater war Sportlehrer in Russland. Als sie nach Deutschland kamen, war natürlich das Erste, was sie lernen wollten, die Sprache. Sie wollten sofort, dass wir uns integrieren, auch wir Kinder, also meine ältere Schwester und ich, haben zu Hause eigentlich nur Deutsch gesprochen. Und so kam es dann, dass wir leider Gottes das Russische so ein bisschen verlernt haben. Also das ist sehr schade, aber natürlich, sie wollten eben, dass wir uns deutsch fühlen und dass wir uns hier einfach integrieren. Also die Russlanddeutschen hier vereinnahmen Helene Fischer nach meiner Einschätzung schon sehr stark als unsere Helene oder Nascha Jelena. Sie ist eben Teil dieser Einwanderergruppe und im Grunde ist das auch so ein klassisches Immigrantenmotiv, was sich bei ihr wiederfindet, sagt der Kulturhistoriker Ingo Grabowski. Die sehr harte Disziplin etwa, mit der sie arbeitet, dieses immer etwas besser sein müssen als die, die schon hier sind und denen sozusagen die Karriere vielleicht qua Biografie schon in die Wiege gelegt wurde, das findet man sehr stark bei Helene Fischer. Im Jahr 2000, da hatte die 16-jährige Helene gerade die Realschule abgeschlossen, begann sie in Frankfurt eine Ausbildung als staatlich anerkannte Musical-Darstellerin. Die Karriereplanung übernahm die mit elterlichem Ehrgeiz ausgestattete Mutter, die auf ihre Weise tatkräftig am Erfolg der Tochter mitgewirkt hat. Also während meiner Musical-Ausbildung hatte ich eine Demo-CD aufgenommen und wollte mich eigentlich mit dieser CD bei Regisseuren vorstellen. Es war eigentlich nur fürs Theater gedacht. Und dann hat meine Mutter gedacht, naja, das nehme ich jetzt mal in die Hand. Du machst deine Ausbildung und ich schicke die einfach mal so quer durch Deutschland. Hängen geblieben ist die Bewerbung beim damals schon international erfolgreichen Musikmanager Uwe Kantak. Und nachdem ich mich mit ihm zusammengesetzt hatte und nachdem wir schon eine eigene CD hatten, dann habe ich wirklich, man sagt so, die Ochsentour gemacht. Also ich musste mir mein Publikum erspielen. Ich bin dann einfach so von Festzelt zu Festzelt gefahren und habe mich da so ein bisschen durchgewurschtelt und habe, wie gesagt, da mein Publikum mir erspielen können. Ja, 2005 hatte sie ihren ersten Auftritt im Fernsehen. Also jetzt gut 10 Jahre ist das her. Resümiert Fischer-Fan Heinz Stankowitz. Was die in 10 Jahren geleistet hat, von den Auszeichnungen ganz zu schweigen, das ist doch enorm. Das schaffen andere Künstler nicht in 30, 40 Jahren in ihrer ganzen Karriere, was die innerhalb von 10 Jahren geschafft hat. Herzlich willkommen zu Deutschlands wichtigsten Musikpreis. Die größten Stars feiern heute Abend das Echo-Jubiläum. Und Sie zu Hause feiern mit. Meine Damen und Herren, der Echo-Crossover geht an Helene Fischer. Ja, Wahnsinn. Und der Echo in der Kategorie Musik-DVD Blu-ray National geht an Helene Fischer. Ich finde, mehr ist mehr und deswegen geht der Echo in der Kategorie Bester Live-Act national auch an dich. Und Helene Fischer bekommt ihren nächsten Echo für heute Abend. Und Helene macht das, was sie immer macht. Ganz gleich, ob sie zum so und so vielten Male die Goldene Henne, den Bambi, den Echo, die Krone der Volksmusik oder die Goldene Kamera gewinnt. Sie ist dankbar. Ah, danke schön. Wow. Ich möchte an dieser Stelle einfach nur 1000 Dank sagen an meine unfassbar treuen und lieben Fans da draußen. Denn, ja. Sie zeigt sich bescheiden. Ich halte voller Ehrfurcht und Stolz meinen zweiten Bambi in den Händen. Und hätte man mir vor ein paar Jahren gesagt, was alles so auf mich zukommt, das hätte ich ehrlich gesagt wirklich nicht erwartet. Und sie gibt sich bei allem Ruhm bodenständig und familienverbunden. Trotzdem würde ich gerne diesen Preis heute Abend teilen, und zwar mit meiner Familie, mit meinen Eltern, mit meiner Schwester, mit natürlich Florian, mit meinen beiden Omis, die mich schon ewig nicht mehr gesehen haben. Denn neben der Musik gibt es für mich eben auch meine Familie, die mir einfach ganz, ganz wichtig ist. Das passt. Das macht sympathisch. Natürlich ist Helene Fischer nicht alleine verantwortlich für ihren Erfolg. Hinter den Kulissen arbeiten erfahrene Schlachtrösser des Musikgeschäfts mit einem ausgeprägten Gespür für Trends und Hits. Also jedenfalls sind da schon Menschen aktiv, die sehr lange im Schlagergeschäft sind. Der Dortmunder Kulturhistoriker und Schlagerexperte Ingo Grabowski. Jean Frankfurter ist ein Beispiel, Komponist und Produzent, der den Anfang von Helene Fischer sehr stark begleitet hat. Ihr größter Hit Atemlos stammt von Christina Bach, die selbst ja seit den späten 80er Jahren als Schlagersängerin aktiv ist, mit natürlich sehr viel geringerem Erfolg auf der Bühne, die aber jetzt für die tatsächlich großen Erfolge von Helene Fischer zuständig ist, sowohl als Texterin als auch als Komponistin. Und das sind schon Menschen, die sehr erfahren sind. Atemlos durch die Nacht, spür, was Liebe mit uns macht. Überall ist Helene Fischer die absolut perfekte Frau. Ich war froh, dass wir Weltmeister geworden sind. Ich war froh. Aber Helene Fischer hat mir alles wieder kaputt gemacht. Überall atemlos. Überall. Atemlos durch die Nacht. Spür, was Liebe mit uns macht. Die Komikerin Caroline Kebikus arbeitet sich an Helene Fischer ab. Andere aus der Unterhaltungsbranche tun es auch. Denn große Erfolge rufen schnell Spötter auf den Plan. Der Anlass ist meist banal, denn große Erfolge stehen immer unter dem Verdacht, nur das kleinste gemeinsame Vielfache, sozusagen das Flache, das Seichte zu bedienen. Der Spott darüber erhebt sich damit ganz von selbst in den Stand des besseren Geschmacks. Zum Beispiel bei den Kabarettisten Nils Heinrich und Kai Magnus Sting. Heute gehen die Schlagerfreunde wieder ins Stadion. Zu Helene Fischer, einer kleinen sibirischen Zaubermaus, die keine Ohrwürmer produziert, sondern Fischerdübel. Die kriegst du nicht mehr raus. Atemlos durch die Nacht, ich bin Asthmatiker. Ich krieg schon mit, dass keine Luft mehr. Ich find das nicht mehr lustig. Das allgegenwärtige Atemlos und seine erfolgreiche Interpretin sind willkommener Stoff für das eigene Bühnenprogramm. Wie hier bei der Kabarettistin Caroline Kebikus. ich war gerade im Urlaub in einem Club, ne? Da war meine Atemlosfrequenz im Urlaub war 1000 pro Sekunde. Überall lief dieses Scheißlied. Aus den Handys von Leuten kam dieses Lied. Ich habe Ohrwürmer von Atemlos. Es ist einfach so, man kann nichts machen. Und in diesem Club gab es so ein, es gab ein Schlagerboot. Das war ja schön, dass die Leute, die Schlager hören wollten, wenigstens ausgegliedert haben. Die sind dann auf dem Meer rumgeschippert. Und dann dachte ich so, okay, das Boot kommt an, dann werden die jetzt wohl die ganzen Rollatoren und Gehhilfen an den Eingang stellen, denn Schlager hören nur alte und kaputte Menschen. Nein, es ist nicht so. Das Schiff war voller junger Leute. Junge, mit die hatten ihr ganzes Leben noch vor sich. Die junge Leute. Es ist so traurig. Junge Leute hören Schlager heutzutage freiwillig. Caroline Kebekus beschimpft Fischer-Fans als Hirntote und ihre Musik als friseusen Disco-Bumsmusik. Bei der Verleihung des Comedy-Preises parodierte sie den Erfolgsschlager im originalen Fischer-Outfit mit der Textzeile »Atemlos, gute Nacht, seht, was Schlager aus euch macht«. Und Helene? Die Parodie fand sie dem Vernehmen nach lustig und lud Kebekus zu einem ihrer Auftritte ein. Den Rest der Kritik bügelt sie mit ihrem Charme einfach glatt. Die Fischer-Fans sind unvermindert begeistert und lassen sich darin auch von Parodien nicht erschüttern. Sobald ihre Helene die Bühne betritt, breitet sich dieses immer wiederkehrende Wir-Gefühl aus. Ein Familienmitglied, das jetzt großen Erfolg hat, kommt nach Hause und erzählt so viele schöne Dinge. Sie wird nicht bewundert, so verraten die leuchtenden Augen der Fans, die vor der Bühne stehen. Sie wird geliebt. Helene Fischer. Ein Phänomen, das sich nur mühsam erklären lässt, das man aber umso leichter erleben kann. Ja, ein Titel fehlt nämlich noch, und zwar der rote Faden des heutigen Abends. Du lässt mich sein, so wie ich bin. Denn ihr lasst mich auch so sein, wie ich bin. Und dafür möchte ich von ganzem Herzen Dankeschön sagen. Es hat mir heute einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Und ich habe am Anfang gesagt, ihr sollt mich heute Abend erleben, so wie ich bin. Tja, das war's. Wir flogen wie zwei Vögel durch die Nacht. Überall Musik und Wein. Wir wollten nicht alleine sein. An mehr hab ich im Traum nicht mal gedacht. Hatte Angst, dich zu spüren. Hatte Angst, mich zu verlieren. Doch du warst anders als die anderen. Du hast es gleich gefühlt, was ich will. Du lässt mich sein, so wie ich bin. Mich zurechtzubiegen hätte keinen Sinn. Ich bin bei dir und atme frei. Ob ich wein, ob ich lach, und auch wenn ich Fehler mach, du gibst mir Kraft und stehst mir bei. Ich sag die Wahrheit immer, wie sie ist. Zu meinem Wort muss ich stehen. Das ist manchmal unbequem. Ich will die Welt mit meinen Augen sehen. Glaub noch an Ehrlichkeit, ist der Weg auch manchmal weit. Du lässt mir meine großen Träume. Mit dir, das könnte ewig gehen. Du lässt mich sein, so wie ich bin. Mich zurechtzubiegen hätte keinen Sinn. Ich bin bei dir und atme frei. Ob ich wein, ob ich lach, und auch wenn ich Fehler mach, du gibst mir Kraft